fangen wir an immer. Morgens und abends fangen wir an mit Verehrung von Buddha, Dharma und Sangha. Und nach dem Vortrag Fragen und Antworten, ich rede so eine Stunde knapp oder ein bisschen mehr, dann Fragen und Antworten. Wir haben Zeit bis 9.45 Uhr, ja? Dann kann ich noch mehr als eine Stunde reden. Dann Fragen und Antworten, dann Rezitation und am Ende Übergabe von Verdienst. Hm? Am besten bis 9.30 Uhr, damit die... 9.30 Uhr, ja. Ja, das ist immerhin, wir haben 2,5 Stunden, das ist genug. Sollen wir inzwischen Pause machen oder... Michael sagt, klein bisschen. Dann nach dem Vortrag machen wir eine kleine Pause, bevor wir mit den Fragen und Antworten anfangen. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Itipiso bhagava arahang samma sambuddho vijja charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manusanam buddho bhagava ti svakato bhagavata dhammo sandittiko akaliko ehipassiko opanayiko pacchattam veditambo vinyuhi ti supatipannano bhagavato savaka sangho ujupatipannano bhagavato savaka sangho nyayapatipannano bhagavato savaka sangho samichipatipannano bhagavato savaka sangho yadidam chattari purisa yugani attha purisa pugala esa bhagavato savaka sangho Ahuneyo, Pahuneyo, Dakhineyo, Anjali Karaniyo, Anuttarang Punyakhetang, Lokasa, Ti Evang Bundang Sarantanang Dhammang Sangang Chabikamo, Bhayam Va Champitattam Va Lomahamsua, Nahesati Ti. So, wir fangen an mit der Erklärung von dem sechsten Kapitel von Sandhi Nirmochana Sutra. Sandhi Nirmochana Sutra, ich benutze die Übersetzung von Xuanzang, aber es gibt auch andere Übersetzungen. Ich glaube, von Paramartha und Bodhiruchi auch. Gestern habe ich erklärt, diese Sutra sozusagen ist die Grundlage für die Philosophie von Yogacara. Jetzt... sechste Kapitel heißt Fenpie Yichie Bin. Hier werde es sehr frei übersetzt, die Analysis of Centering. Eigentlich die richtige Übersetzung ist die Analyse von Yoga. Dann, bevor wir darüber sprechen, sollten wir verstehen, es ist das sechste Kapitel und die fünf Kapitel, die vor diesem Kapitel sind, die sind eigentlich sozusagen notwendig, um verstehen den Inhalt von dem, was hier eigentlich erklärt wird. Deswegen, ich werde die erste Kapitel ist einfach Einleitung. Diese Sutra, wie ich gestern erklärt habe, nimmt der Buddha teilweise erklärt, so wie viele Mahayana Sutras in reinem Land, teilweise in dieser Welt von Leiden, in dem wir leben, und zwar in Vaishali. Und die Zuhörer sind die Schüler und die Bodhisattvas, aber die Fragen sind von den Bodhisattvas. Und die wichtigsten Fragen sind dann von den wichtigsten Bodhisattvas, so wie hier Maitreya oder nächste Kapitel Avalokiteshvara oder letzte Kapitel Manjushri. Es handelt sich um Mahayana Sutra, deswegen es nimmt auch Platz in reinem Land, nicht nur hier in dieser Welt. Dann zweite Kapitel erklärt die höchste Wahrheit. Das ist mit unserem Verständnis von diesem Kapitel verbunden. Die höchste Wahrheit ist das, was eigentlich die Realisierten sehen, nicht was die normale Menschen sehen können. Und dann kommt das nächste Kapitel, das erklärt eigentlich die besondere Lehre von Yogacara, die Lehre von 8 Sorten von Bewusstsein. Das ist Besonderheit von Yogacara. Sie finden nicht in anderen Schulen. Normalerweise, wir haben 6 Sorten von Bewusstsein, die auch wurden von allen anderen Schulen anerkannt, auch Madhyamika. Aber Yogacara, dann die 3 Ausdrücke, die wir normalerweise für Bewusstsein anwenden, Citta, Manas und Vijnana, dann erklärt als 3 verschiedene Sorten von Bewusstsein. Citta ist dann Alaya.